Die Mitglieder der südkoreanischen Direktion der Bewegung für die Einheit der Koreaner traten am 24. Mai in ganz Südkorea in die Einmann-Demonstration ein. Dies erfolgte anlässlich des 6. Jahrestages der Fabrizierung der sogenannten Maßnahme vom 24. Mai durch das Regime und zur Forderung von deren Annullierung. Die Demonstrationen fanden in über 40 Orten, wie am Tor Gangnam-un, vor dem Regierungsgebäude und Parlamentshaus in Seoul, in den Städten Busan, Daejeon und Ulsan sowie in den Bezirken Nord- und Süd-Gyeongsang statt. Die Demonstranten behaupteten, dass die Wirtschaftsentwicklung und der Frieden auf der Koreanischen Halbinsel nur mit der Zusammenarbeit zwischen Nord- und Südkorea möglich seien und dass die Regierung die Konfrontationspolitik zurückziehen und den Dialog mit dem Norden beginnen solle.